nicht nur wählen, nicht die Blumen und auch nicht dein schwarzes Haar. Es ist nicht, was du sagst beim Essen und beim Tanzen nachts in der Bar. Wow, wow, nachts in der Bar. Wow, wow, nachts in der Bar. Weiter schalten. Der Himmel über uns, das waren tapezierte Wände und was man so die Liebe nennt, das waren Männerhände. Wow, wow, Männerhände. Wow, wow, Männerhände. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, wenn so eine Frau wie du noch an die Liebe glaubt. Ich weiß nicht mehr, was dann geschah. Ich weiß nur noch, dass ich dich vermisse. Ich liebe dich ganz und gar. Wow, wow, ganz und gar. Wow, wow, ganz und gar. Ganz und gar. Wow, wow, ganz und gar. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, wenn so eine Frau wie du noch an die Liebe glaubt. Whoa. Ska, wow, die ganze Ska, wow, die ganze Ska, wow, ganz und gar, jetzt blenden wir über, wow, Müller Franz, wow, ja, der ganz, wow, Müller Franz, wow, ja, der ganz.